Seit August gibt es in der Extra Blues Bar den Roten Montag. Immer am ersten Montag im Monat werden verschiedene Themen linker Politik diskutiert, Lesungen abgehalten oder auch Filme gezeigt. Organisiert wird die Reihe von verschiedenen Gruppen hier aus Bielefeld, zum Beispiel der Antifa AG, Uni Links oder auch die Gruppe Kritik und Intervention. Gestern war ja auch wieder ein erster Montag im Monat und dazu auch noch der 3. Oktober, unser Nationalfeiertag. Grund genug, um einen satirischen Rückblick auf 20 Jahre großes Deutschland zu geben. Meine Kollegin Anna Kuschinski, die war auch dort gestern in der Extra Blues Bar und will euch jetzt mal erzählen, wie es denn so war. Ja, also ganz grundsätzlich kann ich sagen, es war voll, es war heiß und es war verraucht. Ich weiß wie nicht, man's kennt. Wer von euch genau das extra kennt, genau so war es auch gestern und es war richtig, richtig voll. Ich war so ein bisschen verwundert, also ich hatte schon damit gerechnet, dass das zieht, das Thema, aber so voll hatte ich es mir dann doch nicht gedacht und es war wirklich heiß und man schwitzte und auch die Menschen auf der Bühne haben geschwitzt, aber es war trotzdem wirklich nett. Die Stimmung war toll, die Lesung war vor allem großartig, also ich hatte schon gedacht, dass es witzig wird, es war aber wirklich großartig. Eingeladen waren ja die Politiker und Publizisten Rainer Trampert und Thomas Ebermann, du hattest das ja eben schon mal kurz erwähnt. Beide waren sehr an der Gründung der Grünen beteiligt, aber seit 1990 wieder ausgestiegen, da wo es dann eher so in Richtung konventionell dann doch ging, es war ihnen wohl nicht genug, was die Grünen gemacht haben. Ausgetreten und jetzt sind sie eben unterwegs und machen satirische Lesungen. Und der Clou an diesen Lesungen, sie erzählen Geschichten, indem sie mischen, und zwar eigene Texte mit Zitaten aus Büchern, aus also wirklich aus den verschiedensten Sachen, aus Zeitungsartikeln, aus Zeitschriften und so weiter. Und ja, das kann ganz schön bitterböse werden, je nachdem, welches Thema da gerade auf den Tisch kommt. Bitterböse, 20 Jahre deutsche Einheit. Bitterböse, weil geschichtliche Themen oder welche Themen kamen genau auf den Tisch? Ja, also ich kann es jetzt auf dieser Bühne hier in der Kürze nur wirklich kurz anreißen. Es waren immerhin 2 Stunden Programm, mehr als 2 Stunden Programm. Grob kann ich sagen, klar, es war Kritik an der Gesellschaft, Kritik am System, Kritik an der Politik. Und zwar, ja, eben bitterböse, wie ich gesagt habe, egal welches Thema. Da waren dann so Sachen dabei, wo ich dachte, ja klar, das gehört an so einen Abend, so Thema Abschiebungspolitik. Aber auch weniger offensichtlich politisch-satirische Themen, so da ging es um Parkhäuser oder um Golf. Und auch das wirklich großartig gemacht. Dann kann ich ja noch so ein paar Namen nennen, die da auftauchen in der Lesung. Hans-Martin Schleyer, Reinhard May, Uwe Seeler. Sie haben nichts miteinander zu tun, aber alle drei passten sie sehr schön in diesen Abend rein. Die Parkhäuser und Golf mit 20 Jahre deutsche Einheit zu tun haben, hört sich spannend an. Ja, es ist wirklich spannend, es ist witzig, es ist sehr unterhaltsam und ich empfehle ganz einfach selber hören, weil dieser Mix aus ja Interviewsituationen, ne, der eine liest die Zitate, der andere erzählt dann halt den Text oder stellt Fragen und zwischendurch lesen sie dann halt auch noch Stücke, also es ist wirklich hörenswert. Die Themen sind wohl gewählt, aber das wirklich Spannende ist da wirklich die Vorgehensweise, also die beiden im Dialog dann halt zu sehen. Und weil das so spannend ist und so eine tolle Lesung war, könnt ihr sie auch nachhören. Und zwar am 24. Oktober um 20 Uhr hier auf Herz 87.9 in der Texternte. Wir haben das Ganze mitgeschnitten für euch, damit die jetzt nicht konnten, Extra Blues Bar ist ja jetzt auch nicht allzu groß, für die, die nicht mehr reinkamen, damit ihr auch nochmal was davon habt. Infos dazu findet ihr auf radioherz.de unter der Rubrik Texternte und dort findet ihr auch Informationen zu der Reihe Roter Montag. Die ist verlinkt dort, für die, die auch zu den nächsten Veranstaltungen vielleicht noch hingehen wollen. Danke, Anna. Danke.